fühlst du den Druck in deiner Kehle. Und dann schmeckst du auf einmal etwas ganz Saures in deinem Mund. Dann ist es, als würde jemand ein Streichholz anzünden. Und zwar mitten in deiner Brust. Und dieses Feuer wächst weiter. Es für deine Lungen und deine Kehle. Es reicht sogar bis hinter deine Augen. Und das Letzte, was du fühlst, ist Kälte. Hergestellt wurde und dann wohl tief. Thank you. Versagen! Organversagen! Thank you. kommt wer? Ey, du Spaß, Alter, kommt wer? Thank you. fahren ein bisschen früher.